wunderbare kleine Pillen gegen die Traurigkeit. Diese schwarz gekleideten Wesen werden Pillen mit sich tragen, die sie uns Menschen als Geschenk überreicht hätten. Pillen gegen die Traurigkeit hätten sie uns geschenkt. Stell dir vor, mein Sohn. Wunderbare kleine Pillen gegen die Traurigkeit.